Im zweiten Teil von Terminator waren einige Szenen geplant, welche es leider nicht in den finalen Schnitt geschafft haben. Arnie sollte mit John und seiner Harley in die Zukunft reisen, dort gegen Maschinen kämpfen und schließlich sogar Skynet erreichen. Und nachdem unser Lieblings-Cyborg den T-1000 vereist und hasta la vistarisiert in tausend Teile zersplitterte, Hasta la vista, baby. Gab es Szenen vom angeschlagenen Flüssigbleischurken. Wir springen zu Terminator Genesis, bei dem der Produzent keine eigene Idee hatte und deshalb alles einfach noch einmal verfilmte. Hat bei Star Wars dreimal funktioniert, also warum nicht hier? Arnie reist wieder einmal in die Vergangenheit, haut sich selbst auf die Schnauze und Kyle Reese versucht Sarah zu retten. Naja, eigentlich ist es hier eher umgekehrt. Doch irgendetwas fehlte dem Film. Zum Glück erinnerte sich der Produzent an einen Outtake, welcher bei den Fans super ankam. John versuchte damals bei einer Rast unserem technischen Eisberg aus der Steiermark Emotionen zu erklären und zeigte ihm nach einem Fehlversuch einen lächelnden Jungen. Arnie scannte als Cyborg den Mund und versuchte die Mimik in einer Glanzleistung verzweifelt zu imitieren, bis er wieder in seine übliche reglose Mimik zurückfiel. Und da das auf YouTube so gut ankam, dachte sich der Produzent bei Teil 5, dass es gleich viel lustiger wäre, wenn man denselben Scherz gleich ganze dreimal erneut einbaut. Weil öfters ist viel lustiger. Mich erinnert das an ein Kind, welches immer und immer wieder gegen eine Wand läuft, nur in der verzweifelten Hoffnung, dass irgendwann alle Erwachsenen wieder genauso wie beim ersten Mal lachen, bis ihm alle peinlich berührt den Rücken kehren. Auch ein guter Tipp für diesen Film. Ich komme wieder.